Hey, ich will nichts sagen. Guck dir mal die Kleinen an. Hey, guck dir mal die Kleinen an. Da stimmt doch was nicht. Da ist doch was faul. Ja, guck dir mal den Kleinen an. Ja, guck ihn dir an. Wie der sich bewegt, wie der sich verhält, das ist doch nicht normal, nicht normal. Wie der schon guckt in seinem Alter, was der macht und was er tut, ist nicht normal. Er hat bestimmt ADS. Oder PDS, ID, RIB, EBD. Guck dir doch mal den Kleinen an, wie verrückt der ist. Er zappelt den ganzen Tag, er springt herum und ist immer fröhlich. Das ist nicht normal. Sagt er auch kein Wort. Und die anderen Kinder ignorieren ihn. Hey, guck dir mal den Kleinen an. Der ist doch nicht normal. Wie er schon die Gabel hält, schon beim Essen sich stellt. Lernschwäche. Und überhaupt, wenn er mit Mädchen zusammen ist, dann verhält er sich komisch. Das ist doch nicht normal. Du solltest mal zum Psychologen gehen. Bildchen bereit. Es sind die Grünen, die Blauen, die Gelben, die Roten. Es sind die Grünen, die Blauen, die Gelben, die Roten. Jetzt guck dir den an. 2 Wochen her. Jetzt ist er richtig schön normal. Guck dir mal die Kleinen jetzt an. Er springt nicht mehr herum, er ist ganz lieb. Er ist ein Sonntagskind. Jetzt guck dir mal die Kleinen an. Guck dir doch mal die Kleinen, den Spross seines Vaters Fußstapfen gekotzt.